Deutschlandfunk, Radionacht. Und es geht in die letzte Stunde der Radionacht Jazz. Im Studio ist weiterhin Karl Lippegaus. Und der möchte Ihnen jetzt eine ganz besondere Band vorstellen, die am 28. Juli 1974 in der eindrucksvollen Kulisse der Balver Höhle ein sagenhaftes Konzert gab. New Jazz im Sauerland, 5 Stunden lang, heute in der Radionacht. Und jetzt kommt die Band, auf die sich der Veranstalter von damals, Karl-Heinz Klüter, ganz besonders freute. Das war sein Headliner. Es ist das Gary Burton Quintett. Und zwar in der kompletten Besetzung, wie angekündigt, Bobby Moses Schlagzeug. Steve Swallow Bass. Pat Mazzoni Gitarre. Und Mike Goodrick ebenfalls Gitarre. Gary Burton Vibraphon, das Gary Burton Quintett. Thank you. In der Rückschau eine der eindrucksvollsten Formationen, die Gary Burton hier am Vibraphon in seiner langen Karriere gehabt hat. Mick Goodrick Gitarre, Pat Metheny damals noch ganz jung an der zweiten Gitarre, Steve Swallow E-Bass und Bob Moses Schlagzeug, das Gary Burton Quintett 1974 in Balve, in der Balver Höhle. Jazznacht im Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Die Antrittsrede von US-Präsident Trump ist kritisch aufgenommen worden. Bundeswirtschaftsminister Gabriel sprach im ZDF von hochnationalistischen Tönen. Trumps Wahl sei das Ergebnis einer schlimmen Radikalisierung in der amerikanischen Gesellschaft. Der CSU-Europapolitiker Weber sagte der Rheinischen Post, falls Trump mit seinem Slogan America First und mit seinem Protektionismus ernst mache, müsse man dem ein Europe First entgegensetzen. Dies bedeute beispielsweise die Suche nach neuen Partnern, etwa Kanada, Mexiko oder Japan. Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Göring-Eckardt, meinte, die Welt müsse sich auf einen unberechenbaren US-Präsidenten einstellen. Trump hatte in seiner Rede einschneidende Veränderungen versprochen. Die Vergessenen in den USA würden nicht länger vergessen werden, sagte er. Im Zusammenhang mit den Themen Arbeitslosigkeit, Armut, Kriminalität und Drogen sprach er von einem amerikanischen Gemetzel, das er beenden werde. Der neue US-Präsident sagte zudem, er werde den radikal-islamischen Terrorismus vom Antlitz der Erde tilgen. Das türkische Parlament hat die von Staatschef Erdogan angestrebte Verfassungsreform für ein Präsidialsystem gebilligt. Für die Reform stimmten in der Nacht 339 Abgeordnete. Das waren 9 mehr als die benötigte Mehrheit von 3/5. In Kraft treten können die Änderungen allerdings erst, wenn das Volk in einem Referendum zustimmt. Die Volksabstimmung wird voraussichtlich Ende März oder Anfang April stattfinden. Das Präsidialsystem würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen. Der Präsident wäre zugleich Staats- und Regierungschef und könnte weitgehend per Dekret regieren. Sein Einfluss auf die Justiz nähme weiter zu. Die Regierung wirbt dafür mit dem Argument, dass ein starkes Präsidentenamt angesichts vielfacher Bedrohungen durch den Terrorismus nötig sei. Die Opposition sieht in der Reform die Festschreibung einer autoritären Ein-Mann-Herrschaft. Gambias abgewählter Präsident Jammeh tritt nach wochenlangem Machtkampf zurück. Das kündigte er in einer Ansprache im Fernsehen an. Jammeh hatte im Dezember die Wahl verloren, weigerte sich aber, seinem Nachfolger Barrow Platz zu machen. In den vergangenen Tagen spitzte sich die Krise zu. Barrow wurde im benachbarten Senegal vereidigt. Kurz darauf marschierte eine Eingreiftruppe der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS in Gambia ein, um den Machtwechsel notfalls zu erzwingen. Der UNO-Sicherheitsrat hatte einem militärischen Eingreifen zugestimmt. Schließlich brachte ein letzter Vermittlungsversuch durch Mauretanien und Guinea den Erfolg. Die deutschen Sicherheitsbehörden führen einem Medienbericht zufolge ein neues System ein, um gefährliche Personen früher zu erkennen. Das System, das in jahrelanger Arbeit vom Bundeskriminalamt gemeinsam mit der Universität Zürich entwickelt worden sei, heiße Radar und solle die Bewertung des Gefahrenpotenzials von Islamisten objektivieren, berichteten die Süddeutsche Zeitung sowie NDR und WDR. Bei einem Test nach dem Anschlag in Berlin seien die vorher bekannten Daten des Attentäters Amri eingegeben worden. Das System habe ihn als hochgefährlich bewertet. Die Suche nach Überlebenden in dem von einer Lawine verschütteten italienischen Berghotel dauern immer noch an. Am Abends konnten die Katastrophenhelfer 4 Kinder und eine Frau ins Freie bringen. Sie hatten mehr als 40 Stunden in dem zerstörten Gebäude ausgeharrt. 5 weitere Überlebende wurden geortet, konnten aber noch nicht gerettet werden. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass bis zu 30 Menschen verschüttet sind. Das Hotel in den Abruzzen war am Mittwochnachmittag nach einem Erdbeben von einer Lawine getroffen worden. 2 Tote wurden geborgen. In anderen Orten der Region gab es 4 weitere Todesopfer. In Südkorea ist Kulturministerin Cho Yun-sun festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft der Politikerin Amtsmissbrauch vor. Sie soll eine schwarze Liste mit den Namen regierungskritischer Künstler geführt haben. Ziel der Liste mit fast 10.000 Kulturschaffenden und Künstlern war es, diese von staatlicher Unterstützung auszuschließen. In dem Fall wurden bereits 3 andere ehemalige Regierungsvertreter festgenommen. Das Wetter. Nördlich der Mittelgebirge stark bewölkt, ab und zu etwas Nieselregen, weiter südlich verbreitet Sonnenschein und trocken. Südlich der Donau bis zum Bodensee Nebel. Im Südosten Dauerfrost bei -6 bis 0 Grad, sonst 0 bis 5 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 6 Uhr. Deutschlandfunk, 5.35 Uhr, die Verkehrslage. Zurzeit liegen keine Meldungen vor. Deutschlandfunk, die Presseschau. Einziges Thema ist heute die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten. Die Antrittsrede von Donald Trump beurteilt die Frankfurter Rundschau so: Donald Trump hat eine demagogische, eine verlogene Rede gehalten. Der Milliardär, der von der Politik der rabiaten Einkommensverteilung von unten nach oben profitierte und weiter profitiert, der sich weigerte, Steuern zu zahlen, spielt sich auf als Robin Hood und erklärt: Heute übertragen wir die Macht von Washington D.C. und geben sie euch zurück, dem amerikanischen Volk. Dieses Wir ist Donald Trump, niemand sonst. Und das amerikanische Volk ist sein Volk, das blonde, reiche Amerika, das um ihn herumsteht. Man kann dem Volk keine Macht geben. Wer immer das behauptet, ist ein Demagoge. Einer, der behauptet, er spreche im Namen des Volkes und er wisse, was es möchte, schreibt die Frankfurter Rundschau. Auch die Thüringer Allgemeine aus Erfurt geht auf Trumps Rede ein. Die Ansprache war eine nur leicht abgemilderte Version seiner Wahlkampfreden, voll zackiger Parolen und pompösen Versprechungen. Er, der Rächer der Entrechteten, der Retter eines am Abgrund stehenden Amerikas, der den Terror vom Antlitz der Erde tilgt. Was für eine Anmaßung. Wie er das alles schaffen will, das sagte Trump auch am Freitag nicht. America first, das ist seine Kampfansage. Am Ende steht America first aber doch nur für Trump first. Die USA werden ab sofort von einem pathologischen Narziss geführt. Dies macht das, was kommt, so unberechenbar, erläutert die Thüringer Allgemeine. Es ist nicht schändlich für ein Staatsoberhaupt, die Interessen seines Landes und seiner Bürger an die erste Stelle zu setzen, heißt es in der Märkischen Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder. Doch Trumps Ankündigung war anders. Sie tropfte nur so vor Feindseligkeit und Aggression. Von seinem merkantilistischen Furor sind alle gleich. Entweder sie befördern den angeblich verlorenen Reichtum der Vereinigten Staaten oder sie tun es nicht. Man muss kein Trump-Kenner oder Hellseher sein, um zu vermuten, in welche Kategorie der Handelsweltmeister Deutschlands gehört, nämlich zur zweiten. Die Bundesrepublik muss sich auf harte Auseinandersetzungen in der Handelspolitik einstellen, prophezeit die Märkische Oder-Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht Europa durch den Machtwechsel in den USA gefordert. Die Europäer bekommen es zu einem Zeitpunkt mit Trump zu tun, an dem sie in keiner werbewirksamen Verfassung sind. Aber banges Klagen und apokalyptisches Warnen hilft nicht. Europa und somit auch Deutschland, das Obama zum Abschied zumindest indirekt wieder zur Führung aufgefordert hat, sollten den Amtsantritt Donald Trumps als Weckruf verstehen. Mehr denn je wird es auch auf sie, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Verantwortungsbereitschaft ankommen, ob der Westen den Stürmen der Gegenwart standhält, mahnt die FAZ. Zu Gelassenheit rät das Straubinger Tagblatt. Die EU, die Bundesregierung und auch die exportierenden Unternehmen tun gut daran, erstmal abzuwarten, was mit dem neuen US-Präsidenten wirklich auf sie zukommt. Trump ist kein Ideologe, er verfährt nach dem Kosten-Nutzen-Kalkül. Wirtschaftsgiganten wird Trump kaum links liegen lassen, bringen sie letztlich doch Deals, Geld und Arbeitsplätze. Auch als Präsident kann er die weltweite wirtschaftliche Verflechtung nicht mit einem Fingerschnips ad acta legen, die auch den USA viel Wohlstand gebracht hat. Notfalls erinnern ihn seine Republikaner, die die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus halten, immer wieder daran. Erwartet das Straubinger Tagblatt. Die Süddeutsche Zeitung meint zu Trump: Irrationalität ist die wichtigste Quelle seiner Macht. Sie lässt sogar geopolitische Opportunisten in Moskau oder Peking schaudern. Dieser Trump-Stil ist am Ende gefährlicher als die Politik, die daraus folgt oder auch nicht folgt. Der Trumpismus wird stilbildend sein für ähnliche Geld- und Alleinherrscher auf der Welt. Und schlimmer noch, gemessen an den Taktschlägen aus dem Tower ist die Zähigkeit und Abwägerei etwa der deutschen Demokratie oder einer Angela Merkel einschläfernd. Trump zerstört also das Handwerk der Politik. Er ignoriert das Argument und die Rationalität. Fasst die Süddeutsche Zeitung zusammen. Und das war die Presseschau. Redaktion Andreas Diehl, Sprecher Ralf Spengle. Deutschlandfunk, Radionacht. Thank you. Gary Burton mit einer Solo-Improvisation am 28. Juli 1974 bei seinem Konzert in der Balver Höhle in der Nähe von Iserlohn. Damals eine wichtige Zeit für ihn, denn kurz vorher hatte seine Zusammenarbeit mit dem Produzenten Manfred Eicher begonnen, für dessen ECM-Label. Gary Burton stellte sich in Balver mit Mick Goodrick, Pat Metheny, Steve Swallow und Bob Moses, also mit einer seiner besten Bands vor. Hören Sie jetzt noch Musik von Jan Edward Wallgren, der von 1935 bis 1996 gelebt hat und in der Balver Höhle beim New Jazz Meeting sein kleines, aber feines Orchester vorstellte, mit Hakan Nyquist, Trompete, Tommy Kovasult, Sopransaxophon, Tenorsaxophon, Flöte, Iva Lindl am Bass und Ivan Oskarsson am Schlagzeug. Thank you. Jazz Meetings auf Burg Altena und in der Balverhöhle 1972 bis 75. Eine Auslese von Karl Lippegaus heute in der Radio nach Jazz im Deutschlandfunk. Das ist das Jan Wallgren Orchester aus Schweden, das diese Radionacht beschließt. Ihnen wünsche ich noch ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss.